mir auch genug. Wenn ich euch alle kriege und ich auf die Fressen ein, ich probier in die Hand zu fressen, Alter. Я не могу.